Nach der Teilnahme an der 9. Tagung der Asiatischen Parlamentsversammlung in Kambodscha kehrte die Delegation der obersten Kriegsversammlung der TVRK unter Leitung vom Vizeaußenminister Pang Myung-gu, Abgeordneten der obersten Kriegsversammlung, am 6. Dezember mit einer Maschine heim. Auf der Tagung verwies der TVRK-Delegationsleiter auf die Erfolge des koreanischen Volkes beim Aufbau des starken sozialistischen Staates unter der weisen Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un und auf den prinzipienfesten Standpunkt der Regierung der TVRK zur Sicherung des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel. Auf der Tagung wurde eine Resolution über die Schaffung eines effektiven Friedenssystems für die Sicherung des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel verabschiedet. Während der Tagung stattete die koreanische Delegation dem Vorsitzenden des Parlaments Kambodschas einen Höflichkeitsbesuch ab und führte mit dem Generalsekretär der Asiatischen Parlamentsversammlung ein Gespräch.